WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, 1 Uhr nachts und wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid, auch heute freie Themennacht. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin, ich gehe davon aus, dass es eine Frau ist, hat den schönen Namen Elifee, 32. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Elifee. Hallo. So, über was reden wir beide? Beziehung. Beziehung. Erzähl. Ja, wo soll ich anfangen? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das macht gar nichts. Das verliert sich gleich. Okay. Also ich fange am besten von Anfang an, dass man das auch besser verstehen kann alles. Ich komme von einem kleinen Dorf in der Nähe von Paderborn und bin seit 1992 in Deutschland, bin also hier aufgewachsen. Woher kommt die Familie? Aus dem Kosovo. Kosovo, okay. Hast du dein Radio oder Fernseher noch an? Ja, mein Fernseher. Ich mache ein bisschen leiser. Bitte, ja. So, und ich habe jemanden vor anderthalb Jahren kennengelernt. Aber ich kenne den vom Sehen her, kenne ich den halt, seit ich ungefähr 10 bin. Mhm. Und ich fand den schon immer gut. Und er ist halt, also er ist älter als ich. Wie viel? Also ich bin 32 und er ist 48. Naja. Okay, noch im guten Bereich. Ja, und ich war verheiratet und er auch. Mhm. Und wir haben uns dann, wie gesagt, vor anderthalb Jahren zufällig kennengelernt über einen Chat. Aber ich fand den halt schon immer gut. Aber wir haben nie vorher miteinander geredet oder so, keinen Kontakt gehabt. Und dann haben wir uns halt getroffen und ich bin halt ganz ehrliche Person immer und habe ihm das auch immer sofort direkt gesagt, was ich den halt gut finde. Mhm. Und er wusste das auch sofort dann und wir sind halt auch schnell im Bett gelandet. Ja. Ne? Wohnt der denn weit weg von dir und deinem kleinen 30 Dorf? 30 Kilometer. Gut, das ist nicht Er weit. Hat früher aber auch hier gelebt. Ach so, okay. Und ja, aber der ist dann vor 4 Jahren, wo der sich getrennt hat von seiner Frau, ist der dann weggezogen von hier. Und wir haben fast gleiche Berufe, sage ich mal. Ich bin auch in Gastronomie, er ist Koch. Mhm. So, getroffen, gleich in die Kiste. Ja, so ungefähr, ja. Und ich habe halt sehr viele Gefühle für ihn, wirklich sehr starke Gefühle für ihn. Und bei ihm ist halt immer das Problem, ich glaube, er weiß nicht genau, was er will. Er sagt immer, er ist sich unsicher. Wie hat sich die Sache denn bis heute entwickelt oder vielleicht intensiviert? Also von Anfang an hat er gesagt, dass er eigentlich keine Beziehung möchte. Klare Ansage. Genau, also weil er halt auch viel erlebt hat mit Familie und Beziehung auch und alles. Und dann hat er das gesagt. Und ja, dann habe ich gesagt, ja gut, erstmal ist das für mich auch okay, weil ich dann auch frisch getrennt war. Ja, obwohl du ihn schon gleich am Anfang ein bisschen mehr angehimmelt hast. Ja, von Anfang an, ja. Aber wichtig ist ja, dass er Sole war zu der Zeit und ich hoffe auch noch ist. Ja. Und du auch. Ja. Ja, wie hat sich das jetzt bis heute entwickelt? Ja, wir treffen uns eigentlich so oft wie wir können, von wegen Beruf auch halt nicht so oft, aber so zweimal in der Woche ungefähr. Mhm. Und ja, wir verstehen uns wirklich super, super, super gut. Also besser geht's gar nicht mehr. Mhm. Vom Charakter her sind wir uns wirklich gleich. Wir lachen viel miteinander und alles passt perfekt. Ja. Und das ist das, warum ich einfach nicht loslassen kann. Ich kann einfach nicht loslassen. Aber er sagt nach wie vor, er will keine Beziehung mit dir. Nein. Er sagt, er mag mich sogar sehr, sehr viel. Mhm. Aber er wartet auf den Klick. Das heißt, er ist noch nicht, er kann sich in mich nicht verlieben. Wir sagen jetzt nochmal genau die Zeit, von dem ersten Sex bis heute. Wie viel Zeit ist vergangen? Genau, sagen anderthalb Jahre. So wie du es gerade mit dem Chat da auch gesagt hast. Ja, anderthalb Jahre. So, und der wartet nach anderthalb Jahren noch auf den Klick? Ja. Elifee, vergiss es. Also, ich meine, wenn es nach anderthalb Jahren noch nicht geklickt hat, dann habe ich wenig Hoffnung, dass es noch klickt. Sowas gibt's auch, ja, klar. Aber vielleicht versucht er dich damit ja auch so ein bisschen hinzuhalten, indem er das einfach so sagt. Er wird dich mögen, wie du es gerade erzählt hast. Er mag dich. Ihr kommt gern gut miteinander aus. Ihr habt wahrscheinlich guten Sex. Ja. Ja, sagt sie. Also der Sex ist wirklich gut. Ja. Ja. Und aber ich glaube aber nicht, dass er nur wegen Sex mit mir zusammen ist. Habt ihr denn, wenn ihr euch dann zweimal in der Woche trefft, immer Sex? Meistens, ja. Nein, es kann ja schon sein, dass er dich schon als Freundin auch wertschätzt. Aber das Gefühl habe ich auch manchmal. Ja. Das sage ich ihm auch immer. Ja. Er sagt, nein, es ist schon mehr. Er sagt schon, er hat Gefühle für mich. Er sagt das. Nur er kann sich das selber nicht erklären, warum das so ist. Er möchte das ja auch. Er sagt, er möchte auch eine Beziehung mit mir. Mhm. Und manchmal sagt er ist bereit, und dann hat er wieder so Tage. Bist du sicher, dass er dass da nicht noch eine andere Frau im Spiel ist? 100%. 100%. Ja, doch, eigentlich schon. So, also eigentlich glaube ich ihm das, was er mir immer sagt, weil er ist eigentlich wirklich ein sehr ehrlicher Mensch. Ja. Und vielleicht liegt das ja auch an mir. Ich sag ihm das ja immer wieder. Das ist das Problem vielleicht auch in der Beziehung, weil ich ja so viele Gefühle für ihn habe. Ja, und vielleicht sagst du es zu oft und zu intensiv und gehst ihm irgendwie so ein ganz klein bisschen auf die Nerven damit. Ja, das habe ich dann, ja, wir reden so oft darüber, ja, über dieses Thema. Ganz, ganz, ganz oft. Also egal. Reden ist ja gut, aber man darf auch nicht zu viel reden, dann verquatscht man irgendwelche Sachen oder man macht Dinge vielleicht auch kaputt. Ja, das habe ich das Gefühl manchmal auch, dass ich damit manchmal vieles kaputt mache. Aber weil ich mir das vielleicht so sehr wünsche, dass der für mich Gefühle hat und dass er mich so bewundert, wie ich ihn auch bewundere. Indem du das immer und immer wieder zum Ausdruck bringst, dadurch förderst du nicht diese Gefühle bei ihm. So funktioniert es leider nicht. Vorschlag. Du bist ja sehr mit dem Herzen ihm zugetan, das höre ich ja. Ja. Nimm dich doch mal für die nächste Zeit etwas zurück. Formulier das nicht ständig. Mach das nicht zum Thema. Ja. Wenn du merkst, dass sich die Sachlage letztendlich nicht verändert, dann musst du wirklich dir überlegen, ob du das überhaupt noch weiterführen möchtest, weil es dich ja so traurig macht. Ja, er sagt, wir haben uns ja gestern Abend noch gesehen oder heute Mittag noch gesehen, bevor ich zur Arbeit gegangen bin. Und wir haben uns das beide noch heute Morgen irgendwie so darüber nochmal geredet. Und haben wir gesagt, beide, er hat das gesagt, versuch es bitte nicht mehr mit mir darüber zu reden, ja, weil durch deinen ganzen Reden machst du mich auch manchmal unsicher. Ja, das ist noch freundlich ausgedrückt. Durch dein ganzes Reden geht mir das ja auf den Senkel, hätte auch sagen können. Ja, aber wie gesagt, der ist wirklich ein ganz, ganz lieber Kerl und er sagt sowas nicht, weil er Angst hat, einfach mir weh zu tun. Ja, aber er hat es dir da durch die Blume gesagt. Genau, ne? Genau. So, genau. Deswegen mach das jetzt. Nimm dich mal zurück und kalkulier wirklich mal ein, dass der in der Tat dich nicht als Frau liebt, sondern dich einfach als Freundin schätzt und gerne mit dir Sex hat. Wenn das auch weh tut. Aber das reicht mir nicht. Nee, das reicht dir nicht. Aber es gehören zur Liebe immer zwei. Wenn er das nun mal nicht so empfinden kann wie du, dann musst du dich damit auch arrangieren, abfinden. Du bist 32 Jahre alt. Diese Konstellation passiert Millionen Mal auf der Welt, jeden Tag. Dass einer mehr will als der andere. Das tut immer weh für den, der nicht so viel will, aber man muss da durch Zähne zusammenbeißen und das akzeptieren. Das ist das Spiel. So geht's. Ja. Steige dich da nicht ständig in irgendwelche Träumereien rein. Sieh das mal realistisch. Mach es jetzt mal so. Nimm dich erstmal eine Weile zurück. Und wenn es dann immer noch nicht klappt, dann versuche wirklich das nun dann zu akzeptieren, dass ihr kein Liebespaar werdet. Aber zum Beispiel, er sagt auch, wir haben ja schon öfters mal versucht, Schluss zu machen, dass wir uns halt nicht treffen oder so. Dann sagt er zum Beispiel auch, Er möchte gar nicht Schluss machen. Er findet das ja auch schade, mit mir Schluss zu machen, weil ich mir was bedeute. Ja, aber darauf kannst du nicht so viel interpretieren. Natürlich wird er dich wertschätzen. Natürlich ist es toll, zweimal in der Woche zu dir zu gehen und schönen Sex zu haben. Das gibt man auch nicht so gerne auf. Aber daraus zu schließen, dass er ganz geheim irgendwo tief in sich die ganz große Liebe für dich empfindet, ist wahrscheinlich ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Ich weiß es nicht, aber es klingt nicht so, ich bin da nicht optimistisch. Ja, und das sage ich ihm auch. Ich sage ihm das auch immer. Ich habe ihm das gestern noch gesagt. Ich habe gesagt, eigentlich denke ich, dass es mit uns beiden nicht klappen könnte, weil Gefühle kann man nicht steuern. Weil er sagt ja auch immer, er ist so ein Mensch, er braucht immer länger. Ja. Sagt er immer. Aber ich glaube, das ist halt nur so gesagt, dass der mir das glaube ich auch nicht beten müsste. Ja, das glaube ich auch. Elifee, ich habe dir jetzt meine persönliche Einschätzung gesagt. Jetzt hoffe ich sehr, dass du vielleicht in den nächsten Zeiten ganz gut damit fährst. Und drücke dir die Daumen. Vielen Dank. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Einen schönen Abend noch. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Die Elifee. Hier ist die Katrin. Katrin, 27. Guten Morgen, Katrin. Hallo, guten Morgen. Hallo Katrin, weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil mein Vater im Sterben liegt. Das ist ein sehr trauriger Anlass. Genau, ja. Mein Vater ist oder wurde letztes Jahr, also 2014 im Dezember, mit einer seltenen Krankheit diagnostiziert. Was ist das? Die heißt Amyloidose. Erklär mal, was das ist. Ich kann es nicht so ganz genau erklären, nur so grob und laienhaft, weil es schon eine Weile her ist, dass ich darüber das gelesen habe und mich dann das auch nicht mehr lesen wollte, ganz ehrlich. Ja, sag mal nur so die Richtung, damit man so erahnt, was das ist. Ja, und zwar produziert jeder Körper spezielle Eiweiße, die zur Abwehr dienen. Und die Amyloidose macht, dass diese Eiweiße falsch gefaltet sind, diese Eiweißketten, die das dann, glaube ich, sind, und die lagern sich dann in den Organen ein. Mit welcher Folge? Normalen, wenn die Organe geschädigt? Je nachdem, welches Organ betroffen ist. Also es kann jedes Organ betreffen. Und bei meinem Vater haben sich diese Eiweißketten dann im Herzen eingelagert. Also das ist quasi so der schlimmste Fall. Das heißt, er ist sehr schwer herzkrank. Genau, ja. Und das Herz kann aufgrund dieser schweren Grunderkrankung nicht therapiert werden. Genau, also die Krankheit ist sehr wenig erforscht. Und es gibt in Heidelberg eine Spezialklinik, die sich nur mit diesem Krankheitsbild befasst. Und da war er auch dann auch in Behandlung. Und dann hat man eine Chemotherapie, also nicht nur eine, man hat drei verschiedene Chemotherapien durchprobiert. Und es hat aber keine wirklich angeschlagen. Ist er jetzt immer noch in der Klinik? Nee, das war immer nur stationär für 2 Tage, wo er die Chemo dann bekommen hat. Dann war er dort in der Klinik, aber ansonsten war er eigentlich die ganze Zeit zu Hause. Wie ist denn der Zustand im Moment? Er liegt zu Hause. Wie ist sein Zustand? Nee, momentan nicht. Er hatte in der Nacht oder am Abend vom Dienstag einen schweren Anfall und war 20 Minuten ungefähr bewusstlos und hat auch zwischenzeitlich aufgehört zu atmen und ist dann am Dienstagabend auf die Intensivstation gekommen und war dann aber also auf dem Weg ins Krankenhaus, kam er schon wieder zu Bewusstsein und heute haben sie ihn von der Intensiv auf die normale Station verlegt, weil er soweit stabilisiert oder ist wieder stabil ist. Und er ist ansprechbar? Genau, er ist ansprechbar und bei vollem Bewusstsein. Dennoch sagst du, er liegt im Sterben. Genau, weil die Ärzte festgestellt haben, dass also wenn er nochmal so einen Anfall kriegt und dieser Anfall kommt von der Krankheit, weil eben mittlerweile nicht nur das Herz befallen ist, sondern auch die Nervenenden, heißt, er spürt zum Beispiel bis zum Knie, spürt er nichts mehr in den Beinen und in den Fingern und in den Armen hat er nicht mehr richtiges Gefühl und mittlerweile sind auch der Magen-Darm-Trakt befallen und Leber und Niere auch. Ach so. Und der Er hat extrem auch noch abgenommen in dem ganzen Krankheitsjahr, was wir jetzt hinter uns haben. Und er wiegt mittlerweile nur noch knapp 70 Kilo. Kann es denn, bei welcher Größe? 1,95. Oh, also kann schon es denn, sehr. Kann es denn sein, wenn ihr es hoffentlich, wenn ihr es hoffentlich demnächst nicht so bald wieder so ein Anfall passiert, dass er doch noch einige Zeit leben kann? Weiß ich nicht. Er ist eben körperlich so extrem geschwächt. Er kann dadurch, dass der Magen-Darm-Trakt befallen ist, auch nicht mehr richtig essen. Oder ich verstehe. Ja, nee, er kann quasi das nicht richtig essen und hat auch die ganze Zeit, wurde er durch so einen Port, durch einen externen Port ernährt. Bist du das einzige Kind, Katrin? Ich habe noch einen jüngeren Bruder. Wie war? Der ist 22. 22. Wie war dein Verhältnis so immer zu deinem Papa? Nicht gut. Nicht gut? Nee, wir hatten immer ein sehr schwieriges, sehr angespanntes, sehr streitfreudiges Verhältnis. Und das hat sich auch durch die Erkrankung nicht verändert? Also ich bin ausgezogen, als ich 17 war. Und da hat es dann langsam angefangen mit mehr Abstand, der dann zwischen uns war, räumlicher Abstand, dass da besser wurde, unser Verhältnis. Und wie ist das Verhältnis jetzt, aktuell? Ich würde sagen, okay. Also für unsere Verhältnisse ist es gut. Aber wir haben nicht so eine normale Vater-Tochter-Nähe. Was war denn, kann man das sagen, was so die Hauptursache oder Hauptursachen waren, dass ihr nicht so gut miteinander konntet? Er war generell sehr schnell aufbrausend und teilweise würde ich das sogar als cholerisch auch beschreiben. Also wurde sehr schnell laut, aber nie handgreiflich. Also so weit ist er dann nie gegangen. Aber er wurde sehr schnell laut und hat sehr oft mit Strafen gedroht. Wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, war ich so diejenige, die immer schuld war, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Also warst du denn eher Mutterkind als Papakind? Ja, jein. Also auch, ich habe mich als Kind so sehr zurückgezogen, generell. Aber deine Eltern leben. Sehr stressig war. Die Eltern leben noch zusammen. Ja, meine Eltern sind noch zusammen. Die wohnen auch noch zusammen. Wenn du eine schwierige Zeit eigentlich so mit deinem Vater hattest, also auch nicht eine ganz dramatische, also er hat ja, ich hoffe mal, keine schwere Gewalt angetan als Kind? Also nicht. Körperlich nicht, aber emotional auf einer psychischen Ebene schon das sehr. Das schon, ja. Also ich habe auch jahrelang Therapie gemacht und Also gut. Mittlerweile bin ich für mich damit im Reinen, so für mich persönlich, aber er und ich, wir haben darüber nie nochmal in irgendeiner Art und Weise gesprochen. Und vermisst du das? Mittlerweile nicht mehr. Weil ich mir sage, okay, mittlerweile will ich das aber auch gar nicht mehr, muss ich ehrlich sagen, weil wir nie diese Nähe hatten und für mich das sich jetzt komisch anfühlen würde, wenn ich plötzlich irgendwie mit ihm unterhalten würde. Ja, würdest du denn sagen, jetzt aufgrund der eher schwierigen Verhältnisse, die ihr miteinander hattet, dass du, ich meine, das ist vielleicht schwierig zu beantworten, aber dass du eher mit seinem Tod umgehen kannst? Weiß ich nicht. Also ich weiß, dass es doof ist, aber ich habe auch ein schlechtes Gewissen, weil als Kind, mein Vater war viel auf Geschäftsreisen auch unterwegs. Und als Kind habe ich mir sehr oft und sehr innig auch gewünscht, dass er einfach einen Unfall hatte oder dass er einfach nicht mehr wiederkommt oder dass er einfach plötzlich tot ist oder weg ist oder auf jeden Fall nicht mehr in meinem Leben ist. Und jetzt ist es vielleicht unter Umständen bald soweit. Genau, jetzt ist Wie es ist die sogar Vorstellung? Sehr wahrscheinlich. Und jetzt finde ich es irgendwie, ich glaube, dass es für ihn gut ist und er wünscht sich das auch. Er hat auch eine Patientenverfügung, dass keine unnötig oder keine lebenserhaltenden Maßnahmen, dass er das nicht möchte. Und er hat auch keine Lust mehr, hat jetzt vorgestern sehr oft gesagt, dass er nicht mehr will. Und deswegen denke ich, okay, wenn er das auch nicht mehr möchte, dann finde ich das okay. Ich kann auch verstehen, dass. Aber du rufst mich zu dem Thema an. Genau. Warum? Ja, weil ich eben denke, das ist so, dass ich habe kein richtiges Gefühl von Schuld, aber wenn ich so denke, okay, er wünscht sich das, dass es schnell für ihn vorbei ist. Und ich habe mir früher eben gewünscht, dass es für mich schnell vorbei ist. Und jetzt ist es schnell vorbei. Und jetzt ist es so trotzdem schlimm. Ich weiß nicht, wie ich das so richtig ausdrücken soll. Also ich gebe mir schon nach, als er mir das gesagt hat, dass er sterben wird, war meine Reaktion, also ich habe wörtlich gesagt, oh, okay. Was sehr schlimm für meine Mutter war, weil sie das sehr trocken empfand. Also kann ich das so verstehen, dass du schon ein bisschen schlechtes Gewissen hast, dass du dich vielleicht auch jetzt damit arrangierst und eben zumindest im Vorhinein keine Angst hast und keine große Trauer empfindest. Hast du deshalb ein schlechtes Gewissen? Ja, vielleicht, ja. Also ich habe auch geweint und es gibt, wenn ich jemanden, den ich kenne, erzähle hier, mein Vater wird sterben, dann du bist jetzt der Erste, mit dem ich rede, wo ich nicht direkt anfangen muss zu weinen. Es liegt sicherlich an der komplizierten, mit Sicherheit an der komplizierten Vergangenheit, und es liegt auch daran, dass du dir als Kind fast gewünscht hast, dass er stirbt, und dass dir das jetzt nachgeht und dich in Konflikt bringt mit der jetzigen Situation. Ja. Andererseits, wenn er jetzt von sich aus auch den Wunsch geäußert hat und es für ihn eine Lösung ist, zu sterben, dann ist es gut, und dann ist es jetzt auch so der Lauf der Zeit und der Lauf der Dinge. Ja, das denke ich auch. Ja, und ich glaube, dass du dir da auch kein schlechtes Gewissen machen musst. Was in der Vergangenheit passiert ist, ist dann noch eine ganz andere Geschichte, dass man das auch getrennt voneinander sehen muss. Ich sehe da keinen Zusammenhang zwischen deinem Wunsch als Kind, dass er stirbt, und und jetzt. Weißt du, so meine ich ja, das. Ja, also rational weiß ich das auch, aber was man weiß und was man dann fühlt, ist ja manchmal auch noch Und da wird's manchmal sehr kompliziert, und das ist zeitaufwendig. Deswegen, da möchte ich gerne, dass meine Psychologin noch ein paar Worte mit dir spricht, mit wegen dieser Schuldverknüpfung. Vielleicht kann sie dir da noch ein bisschen in einem längeren Gespräch etwas helfen, da rauszukommen. Ja, rational gerne. Sind wir uns ja einig. Ja. Wenn es immer so einfach wäre. Aber wenn es immer so einfach wäre. So ist es leider nicht, ja. Liebe Katrin, dann bitte ich dich aufzulegen, und die Alexandra ruft dich zurück, und ich wünsche dir alles Gute. Und okay, deinem Vater wünsche ich dann so wenig Leid und ein friedliches Sterben. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Wir melden uns gleich. Tschüss. Hier ist Mirko. Mirko ist 27. Guten Morgen, Mirko. Guten Morgen. Hallo, Mirko. Weswegen rufst du an? Ich hatte ein Erlebnis, als ich 16 Jahre alt war. Und zwar hatte ich meinen Opa besucht und wurde von meinem Opa gefesselt und 2 Wochen lang als Sklave gehalten. Wie bitte? Von deinem Opa wurdest du gefesselt? Ja. Und 2 Wochen als Sklave gehalten? Ja. Bei ihm? Auf eigenen Wunsch. Und zwar, ich war das Jahr vorher schon bei meinem Opa und ich hatte mich über Nacht gefesselt, und am nächsten Morgen hatte mein Opa das dann mitbekommen, dass ich halt mich gefesselt hatte. Der Opa wohnte alleine? Ja. In einem Haus oder in der Wohnung? In einem Haus, an einem Waldrand, und zwar in Lettland. In Lettland? Ja. Kommt die Familie aus Lettland? Nein, aber er hat dort gewohnt. Warum hat er dort gewohnt, wenn er nicht von da kommt? Er fand halt Lettland sehr schön und hatte dort einige Jahre gearbeitet und hat sich dann dort zur Ruhe gesetzt. Okay. Und das Grundstück war sehr groß. Und ich war halt mit 15 dort schon und hatte mich halt eine Nacht lang gefesselt. Und am nächsten Morgen hatte er das dann mitbekommen. Und dann hatte ich ihm gesagt, worauf ich stehe. Kurze Frage, wie hattest du dich selbst gefesselt? Mit Handschellen. Mit Handschellen? Also nur Handschellen? Genau. Und du lagst mit den Handschellen im Bett? Genau. Hände auf dem Rücken. Ja, und der Schlüssel lag irgendwo, wo lag der? Der lag auf dem Nachttisch, neben der Lampe. Und wie hat dein Opa dich vorgefunden? So liegend im Bett? Genau, ja. Ja, und dann, was hast du zu ihm gesagt? Und dann hatte ich ihm gesagt, dass ich unter anderem darauf stehe, gefesselt zu sein. Und hatte ihm dann auch gesagt, dass ich noch auf andere Sachen halt stehe. Zum Beispiel? Schwänze zu blasen, Sperma zu schlucken, ausgepeitscht zu werden. Also in eine devote, schwule Sklavenrolle zu gehen. Genau. Wusste der Opa, dass du schwul warst? Dann oder wusste er das nicht, nein. War es dir da schon ganz eindeutig klar zu der Zeit? Ja. So, wie hat der Opa darauf reagiert? Opas reagieren ja wahrscheinlich dann nicht gleich zunächst tolerant, oder? Er war sehr tolerant. Was hat er gesagt? Dass jeder halt seine Neigung haben kann. Und er hatte auch so die ähnlichen Neigungen gehabt. Und dann hatte ich ihn halt ein Jahr später wieder besucht, wurde von ihm vom Flughafen abgeholt und sind dann zu ihm rausgefahren. Und während der Fahrt meinte er dann, dass es halt die Möglichkeit geben würde, dass ich 2 Wochen lang gefesselt sein könnte. Wie lange? 2 Wochen lang. Und dass ich die Zeit in der Datscha, die er dort auf dem Grundstück hatte, verbringen könnte und bei Wasser und Brot gehalten werden könnte und in der Zeit Sklave sein könnte. Und er bot das so an. Und wo wollte er während dieser Zeit sein? Er war die Zeit dann im Haus. Im Haus, also Datscha ist das Haus, ne? Nein, die Datscha, die war quasi hinter dem Haus. Das ist die Datscha, das ist so eine Art kleines, ganz so ein, kleines Wochenendhäuschen. So ein Gartenhäuschen sowas. In der genau. Und ich war dann halt die 2 Wochen da drin, die ganze Zeit gefesselt. Wie warst du da gefesselt? Teilweise war ich an den Händen gefesselt, teilweise war ich mit Seilen gefesselt. Ich war am Bett gefesselt. Wie ging das, wenn du zur Toilette musstest? Ich hatte dort einen Eimer stehen, in den ich reinpissen musste. Ja. Und auch das große Geschäft auch doch drei machen musste. Und der Opa hat diesen Eimer dann entsorgt? Der hat ihn öfters entsorgt. Wie ging das mit dem Essen? Ich habe Wasser und Brot bekommen und musste zusehen, wie ich dort esse. Wie oft kam dein Opa zu dir in dieses Datscha-Häuschen? Einmal am Tag. Was wurde da gesprochen? Gesprochen wurde nichts. Ich habe, als wir halt an meinem Ankunftstag dort ankamen, wurde mir erstmal ein Vertrag gegeben, den ich unterschreiben durfte, damit ich quasi alles freiwillig mache. Und darin war dann auch geregelt, was mit mir gemacht werden durfte und was nicht mit mir gemacht werden durfte. Was durfte zum Beispiel nicht mit dir gemacht werden? Bleibende Schäden durften nicht entstehen, also quasi irgendwelche Verletzungen. Spuren durften schon entstehen. Und mein Opa hatte noch andere Leute, die auch auf solche Sachen standen und die durften mich dann auch benutzen. Was heißt auch? Hat dein Opa dich auch benutzt? Ja. Sexuell? Ja. Du bist von deinem Opa penetriert? Das war quasi auf freiwilliger Basis. Auf freiwilliger Basis penetriert worden? Ich hatte den Schwanz zu blasen. Er hat mich öfters auch mal angepisst am Körper. Meine Titten wurden behandelt. Und ich wurde auch ausgepeitscht. Und es kamen auch andere Leute dorthin? Ja. 2 Wochen lang? Genau. Und dann? Was war danach? Hinterher bin ich dann wieder nach Hause geflogen nach den 2 Wochen. Hast du deinen Eltern davon erzählt? Nein, denen habe ich nicht davon berichtet. Das Ganze ist jetzt über 10 Jahre her. Genau. Kam es nochmal zu einem Besuch bei dem Opa? Zu einem Besuch ja, aber nicht mehr zu solchen Sachen. Das war einmalig. Warum kam es nicht zu weiteren Dingen dieser Art? Wir hatten vorher besprochen, dass wir das einmal machen und hinterher nicht mehr. Das klingt für mich ausgesprochen abenteuerlich, was du mir da erzählst. Das kannst du sicher verstehen. Ja, und das kann ich sehr gut verstehen. Und ich schwanke immer zu hin und her, ob ich dir glauben soll. Das war real. Wie war denn das für dich, wenn du einen derartigen sexuellen Kontakt mit deinem Opa auf freiwilliger Basis hattest? Damals fand ich das richtig gut. Wie siehst du es heute? Heute bin ich etwas auf Abstand dazu. Also solche Sachen, die damals mit mir gemacht wurden, mache ich heute immer noch. Ich bin zum Beispiel auf der Seite Planet Romeo. Dort sind mehrere Leute, die solche Neigungen haben. Ja. Und mit denen treffe ich mich dann oder ich gehe ins Porno-Kino. Gut, diese Neigungen sind ja nun weit verbreitet, nicht nur in der schwulen Welt. Überall. Und okay, du lebst weiter diese Sklavenrolle aus. Genau. Aber nochmal gefragt, wie ordnest du das heute ein oder wie bewertest du das, dass das damals zwischen deinem Opa und dir geschehen ist? Es ist freiwillig passiert. Ja, das habe ich schon verstanden. Aber dennoch ist es ja passiert. Wie siehst du das heute? Ich sage, es ist halt geschehen. Und noch einmal würde ich das mit meinem Opa nicht machen. Lebt der Opa eigentlich noch? Ja. Wie hat sich dein Bild über oder von deinem Opa verändert durch diese Geschichte? Ich finde, er ist mutig. Du verurteilst ihn nicht, dass er sich darauf hat eingelassen. Überhaupt nicht. Viele Menschen werden denken, wie kann ein Opa, auch wenn es auf der Basis der Freiwilligkeit ist, so etwas mit seinem Enkel machen? Da ist ja eigentlich eine Tabuzone, die nicht überschritten werden darf. Er wird ja genug andere Männer gefunden haben, mit denen er das machen kann. Warum mit dem eigenen Enkel? Das war, weil ich ihm halt berichtet habe, worauf ich stehe und... Naja gut, dann hätte er sagen können, okay Junge, ich habe auch solche Neigungen, mach du dein Leben und ich mach mein Leben. Er hätte ja sogar ein Gesprächspartner für dich werden können, ein Vertrauter, aber eben kein praktizierender Vertrauter. Wie war denn dein Verhältnis früher zu dem Opa, als du kleiner warst? Das war richtig gut. Wir haben sehr viel miteinander gemacht, machen aber heutzutage auch noch sehr viel miteinander. Aber ohne sexuelle Spielereien? Ja. Wie alt ist dein Opa? Wie alt ist er heute? Der geht jetzt auf die 80 zu. Mhm. Wie ist denn das, wenn ihr dann in der Familie, weiß ich jetzt, bei einem Geburtstag zusammen bei Kaffee und Kuchen sitzt, niemand weiß das? Wie ist das für dich? Auf den Geburtstag ist er mittlerweile nicht mehr da, weil er mittlerweile, er hat zwischendurch mal in Deutschland gewohnt, ist aber mittlerweile nicht mehr in Deutschland. Weil ihm Deutschland nicht gefällt und dadurch ist er auch nicht bei den Geburtstagen dabei. Ja, er war ja damals schon in Lettland. Aber ein paar Jahre später ist er halt hier nach Deutschland gezogen. Ach so. Hat er denn und sein Haus noch in Lettland? Das hat er nicht mehr. Er wohnt jetzt quasi auf der anderen Seite von Riga. Also Riga ist die Hauptstadt. Mhm. Und er wohnt jetzt quasi auf der anderen Seite von Riga. Okay. Zwischendurch hat er halt in Deutschland gewohnt. Jetzt haben wir so viel über den Opa gesprochen, gar nicht über eine Oma. Gab es keine Oma? Die leben getrennt. Und niemand hat eine Ahnung davon, dass er so gepolt ist? Nein. Jetzt rufst du mich heute an dazu, Mirko. Warum eigentlich? Ich wollte das einfach mal loswerden und ich schaue fast jede von deinen Sendungen. Mhm. Hast du denn, oder mit wem, oder wem überhaupt hast du das schon mal erzählt? Bisher noch niemandem. Ich glaube, das ist auch sehr schwierig, das jemandem zu erzählen, weil die Reaktionen werden da sehr, um es gelinde auszudrücken, zurückhaltend sein. Also, wenn ich das jemandem mit meiner Familie erzähle, das will ich gar nicht. Mhm. Oh. Du hast gerade ja deine Ausrichtung erzählt, die du heute auch noch lebst. Bist du denn in dieser Ausrichtung, also mit dieser Ausrichtung, auch in einer Beziehung? Ja, das bin ich. Und die Beziehung weiß das auch nicht? Der hast es auch noch nie erzählt? Nein. Deinem Freund? Nein, dem habe ich es noch nicht erzählt. Warum? Weil das halt 10 Jahre her ist. Das ist etwas aus meiner Jugend. Mhm. Und meinen Freund habe ich erst später kennengelernt. Ja, ja. Und von daher denke ich mal, dass es meinen Freund nichts angeht. Also Mirko, das ist eine sehr bizarre Geschichte, wenn sie so stimmt. Hm. Mich befremdet in dieser Geschichte, du befremdest mich nicht so sehr, dein Opa befremdet mich sehr, muss ich sagen. Das kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Aber nun ist es, wie es ist. Und wir unterstreichen nochmal, dass das alles auf der Basis der Freiwilligkeit damals passiert ist. Eben. Und du das heute auch neutral siehst oder es so hinnimmst, wie es war. Mhm. Ja. Lieber Mirko, dann danke ich dir für den Anruf. Gerne. Und wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. 1:35 Uhr ist und hier ist, jetzt komme ich gerade richtig ins Stottern durch diese komische Geschichte. Hier ist Helga. Helga ist 52. Guten Morgen, Helga. Guten Morgen, Domian. Also ich bin ganz überrascht, dass ich durchgekommen bin. Ja. Genau. Hast du die Geschichte gerade mitgehört? Ja, ich habe die Geschichte mitgehört. Vielleicht sag mal ein paar Sätze dazu, wie du das findest. Also ich habe einen ähnlichen Satz gehabt wie du, dass ich zwischendurch das Gefühl hatte, dass ich daran gezweifelt habe, ob diese Geschichte wirklich wahr ist. Ja. Und ganz schwer nachzuvollziehen und teilweise wirklich auch erschrocken und teilweise auch ein bisschen geschockt, was Menschen so mit sich machen lassen. Mhm. Ja, nicht was Menschen mit sich machen lassen, sondern was Menschen machen. Und auch machen, genau, beide Sachen. Auch zwischendurch wirklich das Gefühl, stimmt es wirklich? Ja, wenn es stimmt, finde ich, dass, ja. Dass die moralische Verfehlung liegt eindeutig bei dem Opa. Mhm, absolut. Eindeutig, gibt es gar nichts zu diskutieren. Absolut. Der Opa kann alles machen, was er will, aber nicht mit dem Enkel. Auch wenn der es will. Die Verantwortung liegt beim Opa. Mhm. Er ist der Erwachsene, ganz klar. Und erfahrener. Auch meine Meinung, ja. Aber es hat mich auch berührt, muss ich sagen. So, liebe Helga, jetzt aber zu dir und deinem Thema. Genau. Ja, mein Thema. Es ist so, dass ich arbeite als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Mhm. Und das ist meine Berufung. Das ist das, was ich am besten kann, was ich auch am liebsten mache. Was ist der Unterschied zwischen einer normalen Heilpraktikerin und der Heilpraktikerin für Psychotherapie? Ja, okay, danke für die Frage. Also der klassische Heilpraktiker, der Heilpraktiker oder wie manche auch benennen, der große Heilpraktiker oder die große Heilpraktikerin, der darf mit Akupunktur arbeiten, der darf mit Homöopathie, mit Bachblüten arbeiten, alles, wo du körperlich arbeitest. Mhm. Und der Heilpraktiker für Psychotherapie, der darf rein Fachgebiet Psychotherapie arbeiten, mit Gesprächstherapie, mit Hypnose, mit Verhaltenstherapie zum Beispiel, aber der darf noch nicht mal Bachblüten anwenden. Was unterscheidet deine Tätigkeit von der Tätigkeit eines Diplompsychologen, so wie meine Kollegen hier im Hintergrund ausgebildet sind? Also zum einen, dass der Diplompsychologe, der kann über die Krankenkasse abrechnen und der darf Medikamente verschreiben. Der muss in Anführungszeichen im Grunde die Klienten nehmen, die er bekommt. Als Heilpraktikerin für Psychotherapie kann ich mir meine Klienten aussuchen. Ich kann nicht über die Krankenkasse abrechnen, außer die Klienten, was auch immer mehr wird, zu ihrer gesetzlichen Krankenversicherung eine Zusatzversicherung haben, die Heilpraktikerkosten übernehmen. Aber du bietest genauso Gesprächstherapien an wie ein Diplompsychologe oder Verhaltenstherapien und dergleichen. Genau, ich habe auch eine Gestalttherapeutenausbildung. Ich bin auch Gestalttherapeutin und ich arbeite mit ganz vielen oft gleichen und sehr ähnlichen Techniken wie der Psychologe. Mhm. Nur mit dem Unterschied, dass ich zum Beispiel ich darf einfach keine Medikamente verschreiben. Ja, genau, verstehe ich. Und kann einfach nicht über die Kasse abrechnen. Okay, das haben wir jetzt grob verstanden, das war gut erklärt. Um was jetzt genau geht es? Es ist so, dass ich in meinem allerersten Berufsleben ganz einfach mal Verkäuferin gelernt habe und gemerkt habe, die Menschen, die kommen zu mir, weil ich diesen Draht zu den Menschen habe oder gut beraten kann oder da wertschätzend bin oder wie auch immer, bis irgendwann mal eine Freundin sagte, du machst es zum Beruf, das ist deins, die kommen alle zu dir. Mhm. Ich kürze das ein bisschen ab, ich habe dann die Ausbildung gemacht, humanistische Psychotherapie, den Heilpraktiker für Psychotherapie, den Gestalttherapeuten und irgendwann kamen zwei langjährige Beziehungen und eine Ehe, die auseinandergegangen sind. Dann bin ich zu meiner Mutter gezogen, habe die letzten Jahre meine Mutter begleitet bis zum Tod. die ist dann 2010 gestorben und da war ich in einer Phase, wo ich, die Selbstständigkeit lief noch nicht richtig, ich hatte einen 450-Euro-Job, hatte meine Mutter und den Aufbau der Selbstständigkeit. Wir kommen zum Thema, ne? Genau. Wir kommen jetzt zu dem Punkt, warum du anrufst. Genau, und dann ist es irgendwann so gekommen, dass ich gemerkt habe, dass das wurde halt arbeitsmäßig immer weniger. Und über die, ich sag's heute mal, also über die Pflege oder die letzten Jahre, die ich meine Mutter begleitet habe, ich habe diese Kurve nicht mehr bekommen, so viel oder so gut von meiner Selbstständigkeit zu leben, dass es mich ernährt hat und bin über diese Tour, da sind noch ganz viele Sachen dazwischen passiert, in Hartz IV gerutscht. Ja. Und da bin ich seit zwei Jahren und Ich schlage Folgendes vor, Helga. Sag mal als Überschrift dein Thema, damit ich kapiere, wo es hingeht. Also im Grunde über die Pflege oder über das Begleiten der letzten Jahre meiner Mutter mit in Hartz IV gerutscht zu sein. Ich habe da meinen damaligen Beruf aufgegeben, weil ich selbstständig sein wollte. Aber du hast doch eine tolle Ausbildung und eine weit gefächerte Ausbildung. Warum machst du dich nicht selbstständig und lässt einfach die Leute kommen? Es ernährt mich nicht, es ist zu wenig. Und ich bin im Moment an einem Punkt, wo ich fast versucht bin, ganz vielen davon abzuraten, als Heilpraktiker für Psychotherapie zu arbeiten. Weil das ist so wenig, was übrig bleibt. Ich unterhalte mich auch mit Kollegen darüber. Was mich sehr wundert, weil in unserer Gesellschaft boomt ja das Psychogeschäft. Genau. Und was ich hier immer zu hören bekomme, sowohl von den Anrufern als auch von meinen mitarbeitenden Psychologen, dass es riesige Wartelisten gibt von Menschen, die zum Psychologen oder Therapeuten wollen. Deswegen wundert mich sehr, was du sagst. Mhm. Weil du es beim Heilpraktiker für Psychotherapie selber bar bezahlen musst. Naja gut, ja, das habe ich schon verstanden. Aber dennoch hätte ich mir vorstellen können, dass es da genügend Klientel gibt, die da kommen. Also, du bist in Hartz IV gestürzt und genau. was glaubst du, was du jetzt noch machen kannst? Du bist 52 Jahre alt. Also im Moment ist eine Idee, da bin ich auch schon länger dran, dass ich einfach einen Teilzeitjob annehmen möchte oder eben auch einen Vollzeitjob, damit einfach monatlich Summe X gesichert ist. Und ich finde keinen Job. Ja, also ich möchte auch mal ein großes Lob an das Jobcenter richten. Also viele von denen werden leider so verurteilt, aber die machen da echt einen guten Job. Die kümmern sich und die gucken, so was passt zu dir, was kannst du machen? Und ich finde einfach nichts. Ich kann deinen Anruf ja jetzt nur mal so zur Kenntnis nehmen, Helga. Wir können dir natürlich nicht weiterhelfen in der Angelegenheit, da wir keine Jobvermittlung hier machen. Oder was für ein Anliegen hattest du, dich bei uns zu melden? Also das Hauptanliegen war, wie schnell das gehen kann, wenn du deinen Hauptberuf aufgegeben hast, weil du vielleicht einer Berufung nachgehen willst. Ja, das stimmt. Und dass über die Pflege einer Person, eines Angehörigen und du gibst deinen Beruf auf, es unfassbar schnell gehen kann, dass du in Hartz IV rutscht und da nicht mehr rauskommst. Das glaube ich in der Tat auch und das hat gar nichts mit deinem persönlichen Beruf zu tun. Das kann in jedem Beruf kann das passieren. Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was sehr unter den Tisch gekehrt wird und in der Gesellschaft gar nicht so wahrgenommen wird. Und das sind viele, viele Schicksale von Menschen, so wie du jetzt auch, die arbeiten würden wollen, die was gelernt haben, die engagiert sind, aber dann in der Klemme sitzen und dann vielleicht auch über 50 sind. Und so ist es ja leider bei uns, dass man da nicht weiter weiß. Das tut mir wirklich sehr leid, wenn du bist ja eine engagierte Frau und dass dich das jetzt da so hingeführt hat, durch dein persönliches Engagement, durch die Pflege. Und das begegnet mir auch ganz oft. Und also mir hat es einfach gut getan, das jetzt mal zu benennen. Es begegnet mir auch in meinem Umfeld. Und du hast recht, also mich betrifft jetzt gerade in meinem Beruf. Ich erlebe es aber auch einfach in anderen Berufen. Ja, und auch was du eben gesagt hast, Mensch, du bist engagiert und du gehörst jetzt nicht zu den Hartz-IV-Empfängern, die sich da irgendwo faul in die Ecke setzen. Und es ist wirklich so, dass das kommt auch bei anderen so an. Also je mehr ich mache und tue, es ist, als würde ich mal tiefer rutschen. Und es scheint wirklich auch so zu sein, dass das Alter irgendwo eine Rolle spielt. Ich glaube ja sowieso, dass die meisten Hartz-IV-Empfänger nicht faul in der Ecke sitzen, sondern eben durch verschiedene Konstellationen in ihrem Leben in eine Sackgasse geraten sind. So wie du das jetzt auch bist. Liebe Helga, wir haben es mal thematisiert. Insofern bin ich froh, dass du angerufen hast. Da haben wir eine kleine Öffentlichkeit geschaffen für das Thema. Ich drücke dir wirklich alle Daumen, die ich habe, dass vielleicht sich doch irgendwas ergibt und dein Leben sich wieder zu einem Besseren wendet und es dir besser geht. Danke für deinen Anrufen. Alles Gute. Ja, danke dir fürs Zuhören. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. 1:45 Uhr. Hier ist... Wer ist hier? Caro, 32. Guten Morgen, Caro. Hallo, guten Morgen. Hallo, Caro. Schön, dass du da bist. Über was reden wir beide? Über ganz vieles. Also ich habe jetzt so einen Haufen Probleme so angesammelt, so die letzten Jahre. Und jetzt so langsam komme ich an den Punkt, wo ich da, glaube ich, einfach mal einen professionellen Rat bräuchte und mal von jemand Externen, jemand, der nicht mal, also nicht in meiner Familie ist, nicht in meinem Bekanntenkreis. Mhm. Was ist das Hauptproblem? Das Hauptproblem jetzt aktuell ist einfach, dass ich noch nicht an dem Punkt bin, wo es kein Zurück gibt. Also es gibt finanzielle Probleme, die jetzt eigentlich nicht so schwerwiegend sind, aber das Ganze häuft sich jetzt so ein bisschen langsam auf. Und ich bin an dem Punkt, wo ich sage, ich bräuchte jetzt Hilfe, bevor es zu viel wird und ich... Um finanzielle Dinge geht es. Ja. Was machst du denn beruflich? Ich bin Ausbilderin, also ich habe eigentlich einen ganz tollen Beruf. Mhm. Verdienst dein normales Gehalt? Also bist du zufrieden? Ja, genau. Mhm. Ja, also es kann immer mehr sein natürlich, aber genau. Und wieso eskaliert es in Sachen Finanzen bei dir? Ich hatte eine ganz lange Beziehung vor einigen Jahren und ging in die Brüche und dann musste ich so auf eigenen Beinen stehen. Und ich habe das einfach nicht hinbekommen. Also ich war da vielleicht verwöhnt. Ja, es ist gar nicht so viel. Also es ist nicht so was Dramatisches, ne, was man nicht hinbekommen könnte. Wie hoch sind die Schulden denn? Also ich schätze mal, da ich jetzt einfach den Überblick verloren habe, zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Also gut. Es ist. Wenn du ein festes Gehalt hast, dann wirst du das ja schaffen, abzubauen. Eigentlich schon, ja. Ja, eigentlich schon. Aber ja. Dennoch rufst du mich an. Ja, richtig, genau. Weil, da muss ja noch was anderes sein. Ja, ich vermute, dass das Ganze, also eigentlich mit dem Gehalt, mit dem ich verdiene und mit dem Leben, das ich führe, ne, ist das eigentlich zu schaffen, aber es fehlt mir einfach die Kraft und die Lust, da irgendwie was dran zu machen. Ich habe vor 2 Jahren die Info bekommen, dass ich keine Kinder bekommen kann. Mhm. Und das geht mir einfach die Lust irgendwie am Leben dann irgendwie aus. Das heißt, du bist eher vielleicht ein bisschen traurig oft und niedergeschlagen und antriebslos und solche Dinge in der Richtung. Richtig, genau. Und da ist jetzt das mit den Schulden, die gar nicht mal so hoch sind, ist aber ein großes Problem für dich. Ja. Dann hast du erfahren, dass du keine Kinder bekommen kannst. Du lebst alleine im Moment, bist du auch in einer einsamen Lebenssituation. Richtig, richtig. Zwar viele Menschen um einen herum, also in der Arbeit, Freunde, Familie, aber so selber ist man dann irgendwann an einem Punkt, wo man sich einfach einsam fühlt und auf die Zukunft hinausblickend dann auch einsam irgendwie bleibt. Mhm. Jetzt kenne ich das so von Menschen, die schon sehr oft so durch die Täler gehen und die Angst haben so vor der Realität, dass die funktionieren irgendwie noch so, was ihren Alltag anbelangt, aber machen zum Beispiel, du sagst gerade das Stichwort mit den Schulden, machen zum Beispiel die Briefe von der Sparkasse nicht mehr auf oder Rechnungen nicht mehr auf und die liegen dann so rum. Hast du so ein Verhalten auch? Ja, mittlerweile. Hast du auch? Ja. Ich sehe es auch selber, also ich habe da auch mal nachgelesen und bei einer oder anderen Sendung sieht man das ja und dann erkenne ich mich dann leider darin wieder in der Situation. Wie viele Briefe liegen da auf dem Stapel, die du noch nicht aufgemacht hast? Viele. Ab und zu mache ich mal einen auf. und begleiche das ein oder andere, aber also es fehlt mir einfach so die Lust, sich damit zu beschäftigen und sich damit auseinandersetzen, sich damit zu konfrontieren. Ja, mit der Konfrontation. Richtig. Wo liegen diese Briefe? Also ich habe hier so ein, ich nenne es mal Kiste der Schande und da tue ich einfach alles rein und sammle das. Also dass es nicht verloren geht, falls ich mal was bräuchte. Ja. Ich glaube, Caro, ich kann dir hier, kann und will dir natürlich keine Diagnose sagen, aber ich glaube, das ist schon eine gewisse Art der Schwermut vielleicht oder einer tiefen Traurigkeit, wenn man so gelähmt ist, was den Alltag anbelangt. Ich rate dir dringend zu einem Arzt beziehungsweise Therapeutenbesuch. Ganz dringend. Mhm. Dass du eine Gesprächstherapie bekommst, dass du vielleicht auch Medikamente bekommst für eine Weile. Auf jeden Fall, dass sich jemand um dich kümmert. So kann es sein, dass du dir immer mehr hineinversinkst und kleine Probleme werden dann irgendwann ganz große Probleme. Genau. Das ist auch meine Angst. Genau. Das ist jetzt auch wirklich das erste Mal, dass ich mit jemandem überhaupt darüber rede. Ich bin nämlich so ein Mensch, der auch rein vom Berufswegen her anderen immer hilft. Ja, genau. Also insofern ist das ja schon mal ein guter erster Schritt heute Abend. Ja. Liebe Caro, ich schlage vor, dass meine Psychologin dich anruft, die Alexandra, die dir einfach mal so ein paar Infos an die Hand gibt, was du tun solltest und könntest. Okay. Aber auf jeden Fall mach was. Du wirst nur davon Nutzen haben und das wird gewinnbringend sein für dein Leben. Ich bin ganz sicher. So, dann bitte ich dich aufzulegen und die Alexandra ruft dich gleich zurück. Alles klar. Alles Gute. Dank. Ich drücke die Daumen. Viel Glück. Danke. Ciao. Tschüss. Und ich begrüße sehr herzlich die Heike. Heike ist 51. Guten Morgen, Heike. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Heike. Was ist dein Thema? Feiertage finden mehr statt als Sex. Moment. Feiertage finden mehr statt als Sex. Richtig, daraus mit meinem Ehemann. Genau, ich schließe gerade, dass du mit einem Typ zusammen bist. Nicht Typ, mein Ehemann. Ja, entschuldige, ich meine es nicht despektierlich. Also mit einem Mann zusammen bist. Ja. Und da passiert nicht viel im Bett. Einmal im Jahr. Mhm. Also Feiertage finden mehr statt als Sex im Bett. Wie lange bist du mit deinem Partner schon zusammen? 15 Jahre. Und seit wann ist das jetzt so dramatisch, dass ihr vielleicht nur einmal im Jahr mal was habt? Ich denke mal, seit der Geburt unseres gemeinsamen Sohnes. Wie lange liegt das zurück? 2005. Richtig. Mhm. Das heißt also schon 10, 11 Jahre tote Hose. Tote Hose, ja, bei ihm mehr als bei mir. Was glaubst du, woran das liegt? Was die Ursache ist, dass er will nicht mit dir schlafen. Was glaubst du, woran das liegt? Wir gehen beide arbeiten und irgendwie hat er noch nie so richtig Lust gehabt. Ich verstehe nicht, warum wir beide ein Kind gekriegt haben. Keine Ahnung. Ach so, also vor dem Sohn hat es auch nicht richtig gekracht. Nicht richtig, wirklich. Aber ein bisschen besser als hinterher. Aber wir lieben uns richtig toll. Also eine tolle Beziehung eigentlich. Super. Eine Liebesbeziehung? Bitte? Eine Liebesbeziehung. Ja. Oder eher so eine solide Wohngemeinschaft, Schwesterchen, Brüderchen? Heute würde ich sagen, eher leben wir wie Bruder und Schwester zusammen. Ja. Denn wir haben uns beide im Internet kennengelernt. Mhm. 2001 war das gewesen und das war so, die Chemie stimmte, ich hatte zwei Kinder und wir haben das beide mal das erste Mal geheiratet, aber das könnte ruhig ein bisschen mehr Sex sein. Redet ihr offen darüber? Ja, was machen wir. Was sagt er? Er sagt, ich habe Kopfschmerzen und mir geht's nicht gut. Bin ich der Mann oder bist du die Frau? Das sind Ausreden, das sage ich dir gleich. Das ist nicht die Wahrheit. Der sagt dir, wenn er nur solche Sachen sagt, sind das Ausreden. Mehr sagt er dir nicht? Nicht wirklich. Hat er denn, weißt du das, hat er sexuelle Bedürfnisse? Wir beide haben das. Woher weißt du das bei ihm? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Weißt du, ob er sich oft selbst befriedigt? Nö. Weißt du nicht? Nö. Bist du sicher, dass er keine andere Partnerin hat oder dass er dir fremd geht? Wir gehen uns beide nicht fremd. Bist du ganz sicher? Hundertprozentig. Was machst du denn mit deiner sexuellen Energie? Wo kommt die hin? Ich habe zwei gesunde Hände und das klappt dann wunderbar, aber fremdgehen werde ich nie. Die Versuchung war noch nie da, dass du dachtest, also wenn er schon nicht, dann ich bin jetzt noch in dem Alter, da kann das gut gehen, ich gehe mal raus, das nicht. Na, ich gehe öfter mal tanzen, aber ich gucke nur an, dass, du kennst doch bestimmt diese Werbung, nur gucken, nicht anfassen. Ja, genau, ja, kenne ich. Und so verfährst du dann auch. Bitte? So verfährst du dann auch. Ja. Du sagst ihm ja deine Bedürfnisse, ihr sprecht ja darüber, sagst du. Richtig. Er muss doch in irgendeiner Form darauf reagieren, außer zu sagen, er hat Kopfschmerzen. Was sagt er denn dazu, dass du so starke Bedürfnisse hast? Oh, er sagt es, weil ich ja jetzt in die Wechseljahre gekommen bin und er hat einfach auch Angst ein bisschen, dass unser Sohn uns erwischt. Das ist ja auch eine alberne Ausrede. Eine plumpe Ausrede, ne? Ich gehe mal davon aus, dass ihr nicht in einer Einzimmerwohnung lebt. Nee. Sondern wie viele Zimmer habt ihr? 3,5. Na, siehst du. Da habt ihr also euer eigenes Schlafzimmer. Ja, und da schlafe ich nicht mehr drin. Wo schläfst du denn? Ich schlafe zurzeit im Wohnzimmer, weil er sehr zeitig aufstehen muss und er schnarcht, ich schnarche. Aber was soll ich tun? Ich würde so gerne, aber ich will deswegen nicht fremdgehen. Also da steckst du aber jetzt wirklich in der Sackgasse. Du sagst, dass du diesen Mann sehr liebst. Richtig doll liebst. Das richtig doll. Also ist ein guter Typ? Guter Typ nicht, ein guter Mann. Entschuldige, das Wort Typ gefällt dir nicht so gut. Also ein guter Charakter, meine ich. Sagen wir mal so, das kommt ja nicht auf den Charakter drauf an, sondern es kommt ja darauf an, dass man sich anguckt und dann weiß man, dass man zueinander passt. Weißt du? Gut. Ich würde so gerne öfter mal Hürde-Hürde machen. Also ich höre daraus, dass das Zusammenleben irgendwie so ganz gut funktioniert, aber du einfach nur mehr Lust auf Sex hast. Mehr Bedürfnisse. Mensch Heike, was macht man da? Da muss man ja irgendeine Lösung finden. Du kannst ja nicht die nächsten 30 Jahre jetzt da im Frust auf dem Sofa im Wohnzimmer schlafen. Das geht doch nicht. Wenn ich jetzt so rechne, nächste 30 Jahre, dann bin ich ja schon 82. Ja, und wir haben diese Woche erfahren, dass man mit 82 noch radadoll sein kann. Oh ja, das habe ich gehört. So. Vorgestern war das 69, genau, ne? Genau, haben wir gehört. Nein, ich finde, wenn man ein Paar ist und sich gut versteht, dann hat man ja eine Basis. Ihr habt ein Kind zusammen, ihr habt eine Verantwortung. Und wenn man sich einfach auch gut miteinander versteht, dann muss man doch auch wie erwachsene Leute miteinander sprechen können. Wie lösen wir dieses Problem? Wir sprechen ja darüber. Ja, aber irgendwann geht es unter. Ja, es geht dann unter. Und es werden ja keine Überlegungen geäußert, wie man das Ganze jetzt vielleicht lösen könnte oder erleichtern könnte, indem man dem anderen ein bisschen Freiheit gibt, indem man vielleicht zusammen in einen Swingerclub geht oder irgendwas Verrücktes macht, damit da mal ein bisschen Wind in die Bude kommt. Das geht's ja nicht. Du willst die Bedürfnisse nicht weiter verdrängen, sondern du möchtest was erleben. Also musst du mit ihm etwas besprechen, wie das möglich ist. Wärst du denn Typ für einen Swingerclub? Nein. Nein. Oh, das wird immer enger mit den Möglichkeiten. Ein anderer Mann. Was ist denn ein Swingerclub? Ich kenne das nicht. Ach, du weißt gar nicht, was es ist? Nö. Wie erkläre ich das jetzt in ein paar Sätzen? Swingerclubs, da treffen sich Menschen in einem Club, in einer Bar, in einem Club und haben Sex miteinander. Oder da passiert Sex. Oh Gott. Kann für manche sehr interessant sein, hat manche Ehe, die so ein bisschen eingeschlafen war, auch wieder auf die Beine gebracht. ist eine ganz gute Sache, weil man dem anderen nicht fremd geht und der andere ist dabei. Aber ich will ja keine Werbung für Swingerclubs, um Gottes Willen. Liebe Heike, ihr müsst reden und müsst eine Lösung miteinander finden. Sonst bist du unglücklich in dieser Beziehung und er ist auch unglücklich. Vielen Dank, Domian. Mehr kann ich nicht sagen, die Sendung ist gleich vorbei. Liebe Grüße. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Daniel Paulmann. Ihr Lieben, bis morgen. 1 Uhr Radio Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ciao, ciao.